Gedanke. Sein und Schein. Gewisslich ist es wahr, dass auch andere Menschen uns etwas bedeuten. Nicht nur wir selbst haben einen gewissen Rang eingenommen, auch andere Leute stehen gut da. Doch es geschieht so viel Schlimmes in dieser Welt. Wer hat da eine Kontrolle darüber? Wer hat da eine Kontrolle über sich selbst? Es hat schon mancher auf das Holzpferd gesetzt, als er zum Pferderennen gegangen ist. So hat er bald alles verloren. Da haben wir bedauert, dass er spielen gegangen ist. Doch wie soll man jemanden von seinen Handlungen abbringen, wenn er darin seine Hoffnung gesetzt hat? Was es bei Glücksspielen zu erleben gibt, das trifft viele Spieler erheblich. Da haben diese Menschen hohe Verluste eingefahren, weil sie ihr Gutes aufs Spiel setzen. Trotzdem gibt es täglich viele Leute, die so etwas tun. Wieder das bessere Wissen finden sie keine Ruhe, bis sie ihren Einsatz getätigt haben. Dann fühlen sie sich wie in einem Rausch. Dabei wird das Schicksal von ihnen mit Füßen getreten. Wie sollte Fortuna das gerne haben können?